Schiller und Goethe hab ich gern. Heide und Birne liegen mir fern. Eins find ich besonders fein. Der Reich-Ranitzki quatscht nicht mehr rein. Denn bei uns stehen die Bücher rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Bei uns stehen die Bücher rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Und das denk ich, welch ein Graus. Wir sehen mal wieder meine Stiefel aus. Der stapigmentierte Nichtsnutz hat sie mal wieder nicht geputzt. Denn bei uns stehen die Stiefel rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Bei uns stehen die Stiefel rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. La la la. Rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Bei uns steht der Fusel. Rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Neulich kam das SEK. Ich war leider grad nicht da. Meine Bude total verwohnt. Ab in den Keller, wo es nicht lohnt. Denn bei uns wühlt der Staatsschutz. Rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Aber wir sind gar nicht rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Wir sind gar nicht rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Wir sind gar nicht rechts im Regal, rechts im Regal, rechts im Regal. Wir sind gar nicht.